Was ist die Gotteslästerung? Die Gotteslästerung ist eine schreckliche Sünde, welche in verächtlichen oder fluchenden Worten oder Handlungen der Verachtung oder der Verfluchung Gottes, der allerseligsten Jungfrau Maria, der Heiligen oder heiliger Dinge besteht. Da gibt es in jeder Sprache leider Gottes, vor allem auch in den ehemals katholischen Ländern, ja, Kruzifix, Sakrament und so weiter, was die Leute ständig gebraucht haben, also gewisse Leute, manche Leute, leider Gottes ist es sehr, sehr oft in die Sitten eingerissen, haben sie gesagt, in Polen, war halt bis vor kurzem ein relativ katholisch geprägtes Land, da hat es auch immer diese Dinge gegeben, ja. Die Priester in der Kirche, weil wir dagegen haben angehen müssen, und bei vielen hat sich das eben so eingebürgert, dass sie es fast immer wegbringen, auch wenn sie sich darüber Rechenschaft geben, und das ist halt die dunkle Seite, die Schattenseite des Christentums, wenn sie verbreitet ist in allen Bevölkerungsschichten und so weiter, sie auch gewisse Missbräuche dann breit machen oder festsetzen. Heilige Dinge oft genannt werden, in den Dinge gewisse bis zu wissen, gerade Bescheid wissen, und dann aber eben teuflische Verzerrung und Verwirrung, je nachdem, Verführung, auch heilige Dinge schlecht gebraucht werden, Tat oder in Worten.